NDR Kultur. Hörspiel. Hans-Henny Jahn gehört zu den wichtigsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Geboren 1894 in Hamburg, emigrierte er 1915 bis 1918 nach Norwegen, wo sein erstes Drama Pastor Ephraim Magnus entstand, für das er 1920 den Kleistpreis erhielt. Die Zeit in Norwegen inspirierte Jahn auch zu dem Stück Armut, Reichtum, Mensch und Tier, dessen Hörspieladaption wir heute senden. Ich habe in Norwegen die Natur, wenn ich es so sagen soll, kennengelernt, denn meine engere Heimat hat alle Eigentümlichkeiten einer Landschaft verloren. Es ist der Wundrand einer Großstadt gewesen. In Norwegen aber habe ich Berge, Wasser, die Luft, Menschen und vor allem die Tiere so nahe kennengelernt, dass ich mich niemals wieder in meinen Gedanken von diesen Eindrücken habe trennen können, so Jahn. Der Autor verstarb am 29. November 1959, woran wir mit der heutigen Sendung erinnern wollen. Armut, Reichtum, Mensch und Tier von Hans-Henny Jahn. Bearbeitung für das Hörspiel Ulrich Gerhardt. Ein Werkstattprojekt der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg mit Deutschlandradio Kultur. Dies ist die Geschichte des Bauern Manao, der ein guter Mann war, fleißig und zuverlässig, der sein Vieh ordentlich hielt und die unfruchtbaren Steinberge seiner Heimat liebte. Der Hof, den er bewirtschaftete, lag hoch und eingeschlossen in den Bergen. Im Winter war sein Anwesen monatelang vom Tal und von der Bucht abgeschnitten. In der guten Jahreszeit nahm man mit dem Vieh und den Waren den Weg an den Flussläufen entlang und über einen See, um zum Marktplatz an der Bucht zu kommen. Manao! Ich glaube, du kennst mich nicht mehr. Seit wie vielen Jahren bist du nicht mehr im Tal gewesen? 3 oder 4? Die Steine im Fluss haben zu wandern begonnen. Es ist ein schneller Sommer. Er macht einen guten Käse da oben. Du bist stattlich geworden. Boah, die Stute. Es gibt kein zweites Pferd hier, das ich mit deinem vergleichen kann. Ich habe es vom Vater geerbt. Du bäckst ihm gewiss Brote. Und Ole? Wird ein guter Knecht aus ihm? Er ist sehr ruhig. Wir betreiben den Steinehof so gut es gehen will. Du solltest ihn im Tal gesehen haben. Er hatte nur Augen an den Röcken der Mädchen. Jetzt ist er auf dem Hof geblieben. Ich habe ein Anliegen, selbst zu ordnen. Was hast du Großes vor? Willst du dich verheiraten? Kannst du Gedanken lesen? In letzter Zeit habe ich manchmal an ein Mädchen gedacht. Aber die Wahl ist ja seit langem getroffen. Ich kenne sie nicht genau. Vor Jahren hast du oft mit ihr getanzt. Ich habe niemals mit ihr getanzt. Ich habe vor Jahren mit Per Frönnings Schwester getanzt. Anna heißt sie. Der Frönninghof ist dir als Erbe zugefallen. Wenn ein Mädchen 5 Jahre lang auf einen Mann wartet, jeden anderen abweist, hat das Schweigen längst seine Sprache gefunden. Ich will Anna nicht heiraten. Ich habe es ihr niemals versprochen. Immerhin wirst du ja wissen, wen du zur Frau nehmen willst. Es ist noch nichts ausgemacht. Ich habe mir nur etwas vorgestellt. Sie war damals noch sehr jung, vor 5 Jahren. Jetzt wird sie 18 sein oder 19. Wie heißt sie? Man hat mir gesagt, Sophia. Doch nicht Sophia Fuhr, die hier am Strand bei ihren Eltern wohnt, in einem Bootsschuppen. Arme Leute am Strand, Bettelleute der schlimmen Art. Mir schien, Sophia hat ein gutes Gesicht. Das ist keine Frau für dich. Sie hat niemals auf Höfen gearbeitet, hat nur mit Knechten im Dunkeln gestanden. Zum ersten Mal hat sie sich in diesem Jahr einem Bauern verdungen und hütet Kühe und Ziegen. Es wird mir nicht schaden, wenn ich sie einmal ansehe nach so langer Zeit. Schau dich um, Manau. Das wird dir gut tun. Nun ist wohl alles gesagt. Bist du? Ich bin Manau, der Steinebauer. Woher kennst du meinen Namen? Ich hatte niemanden erwartet. Ich kann wieder gehen. Es ist gut, einen Menschen zu sehen, wenn er friedfertig ist. Wie lange hütest du schon? 10 Tage. Gefällt es dir? Es ist eine schwere Arbeit. Die Tiere sind ungeduldig mit mir. Die Tiere bleiben nicht schlimm. Sie werden dich lieben. Gewiss. Aber schon 2-mal ist die Alke ins Nachbargehege gelaufen, um sich von Anna melken zu lassen. Anna? Sie ist die Besitzerin des Frönninghofes. Sie ist älter als ich und hütet seit 4 Jahren. Du solltest den Tieren beim Melken vorsehen. Die Alko mag meine Stimme nicht. Sie schlägt mich mit dem Schwanz. Vielleicht kann ich dir nützlich sein. Ich möchte über Nacht bleiben. Du hast noch keinen Besuch gehabt? Wer sollte kommen? Du hast noch mit niemandem im Dunkeln gestanden? Doch. Auf eine Stunde ein paar Mal. Die Burschen denken sich dabei etwas, Sophia. Sie bekommen Rechte. Ich habe niemandem mein Wort gegeben. Es war so wenig. Ich würde mich fürchten, wenn er käme. Wer? Gunwald. Und weshalb? Mir hat geträumt, er würde mich schlachten. Warum bist du mit ihm auf die Straße gegangen? Ich weiß nicht. Als er mich berührte, lief ich davon. Warum fürchtest du dich nicht vor mir? Er ist finster. Du bist anders. Kennst du mich denn? Ich habe dich einmal gesehen. Da war ich noch ein Kind. Du hattest ein schönes Pferd. Ich wünschte mir, auf dem Pferd zu reiten. Würdest du auch jetzt reiten mögen? Oh ja. Wenn ich dir die Stute heraufbrächte. Manau, du willst etwas von mir. Du bist ganz sicher vor mir. Das tust du nicht für nichts. Du darfst mir keine hübschen Worte machen. Wäre es dir lieber, wenn Gunwald hier säße? Fast möchte ich's wünschen. Dann würde ich ein gewöhnliches Schicksal haben und die Frau eines Knechts werden. Ich bin vor ihm gekommen. Gefalle ich dir nicht? Darauf musst du mit Ja oder Nein antworten. Wenn ich dir antworte, geschieht etwas zu meinem Schaden. Es wird nichts geschehen, was gegen deinen Willen ist. Es werden dir schon andere gesagt haben, dass du einen guten Kopf hast. Das ist kein Ja und kein Nein. Warum gehst du nicht zu jemand anders und fragst solche Dinge? Ich liebe dich, Sophia. Du kennst mich nicht. Du siehst mich zum ersten Mal. Du stellst etwas an, was ohne Verantwortung ist. Du musst nur spröde sein, wenn du mich nicht leiden kannst. Wir verschweigen etwas voreinander. Nicht ich. Doch, Manau. Anna, die Tüchtige, Reiche, meine Nachbarin, brüstet sich damit, dass sie auf dich wartet. Auf den Steinehof werde sie ziehen. Geh doch zu ihr. Ich liebe Anna nicht. Ich will dich heiraten, wenn ich dir genug gefalle. Ich bin arm, ich bin nur jung, das brennt dich. Ich kann keinem Hofe vorstehen. Ich habe dir 50 Taler für Kleider mitgebracht und noch 50 für etwas anderes. Du willst mich kaufen? Nein, so reich bin ich nicht. Mir scheint, du bist sehr reich. Warum fürchtest du dich plötzlich vor mir? Ich kann deine Liebe nicht annehmen. Ob ich dir gefalle, sollst du sagen. Du gefällst mir, Manau. Du gefällst mir. Du gefällst mir, Manau. Du gefällst mir. Ich liebe dich. Ist gut gewesen. Ich will jetzt hinaus mir einen Schuppen suchen, wo ich schlafen kann. Morgen früh helfe ich dir und mache dir die Tiere gefügig. Du darfst nicht hinaus. Du darfst bei mir schlafen. Ich will dir nicht länger fremd sein. Wir wollen diesen Abend sehr lange machen. Du schenkst mir heute etwas, was du mir einmal geben musst, wenn wir zusammengehören sollen. Ich verspreche dir, dass wir bald Hochzeit machen werden. Und nicht später, als die Ehre macht. Manau und Sophia hatten einen guten Sommer. Manau vernachlässigte Hof und Vieh, überließ alle Arbeit seinem Knecht Ole. Die braune Stute graste auf fremden Weiden. Zuweilen ritt Sophia. Die Hochzeit wurde auf den nächsten Frühling verabredet. Im Herbst trennten sich die Liebenden. Manau ging in die Berge zurück, Sophia versah ihre Arbeit auf dem Hof. Sie war so sehr von jugendlicher Erregung durchströmt, dass sie kaum wusste, sie war eine andere geworden. So kam der Winter. Und dieser Winter war hart. Hast du Nachricht vom Steinehof? Sophia? Ich erwarte nichts Geschriebenes und Gesprochenes. Du hast geweint. Gunwald ist mir begegnet. Was hast du mit ihm zu schaffen? Er hat mich angesprochen. Sophia, wenn du uns etwas verheimlicht hast. Hast du ein Märchen erfunden von deinem Verlöbnis mit Manau? Gunwald hat etwas Hässliches gesagt. Woher kennst du ihn so nahe? Er ist weit draußen Knecht auf dem Fröninghof. Ich habe vor einem Jahr manchmal mit ihm getanzt. Wir werden wohl bald ein betrübliches Geständnis hören. Er muss ja eine wunde Stelle in dir kennen. Er hat gesagt, Manau werde das Eheversprechen nicht halten. Was kümmert den Knecht deine Sache? Manau hat dir ein Stück Geld gegeben, das besser ist als ein Handschlag. Er hat mich auf Manaus Pferd reiten sehen, da musste ich ihm antworten. Dahinter verbirgt sich mehr. Ja, dass er weiß, Manau ist bei mir gewesen. Er sticht nach mir und Anna hasst mich. Sind sie verbündet gegen dich? Sie wohnen unter einem Dach und Anna hält zu Gunwald. Es ist ein Unheil. Er wird mehr als nur einen Satz gesagt haben. Ja, er habe auch Anna die Ehe versprochen und das Versprechen gebrochen. Dagegen steht das Geld für die Aussteuer. Geld, sagt Gunwald, bedeute für Manau nichts. Sein Vater habe für ein Pferd die vierfache Summe ausgegeben. Es ist verwerflich, den Pferdekauf eines Toten mit dem Eheversprechen eines jungen Menschen in Verbindung zu bringen. Es ist kein gewöhnliches Pferd. Es ist jemand hineingebannt. Ein Mädchen. Manau begehrt darum kein Weib. Er vergisst seine Gelöbnisse. Er verbringt seine Tage mit einem Gespenst, so sagt Gunwald. Vielleicht brüten unaufgeklärte Menschen darüber. Du wirst dir nicht einbilden, auf dem Rücken eines gesattelten Mädchens gesessen zu haben. Ich werde den Probst benachrichtigen. Du wirst niemandem davon sagen. Ich will nicht, dass ein Fremder davon erfährt. Was willst du denn? Nichts soll geschehen. Es ist alles, wie es ist. Ach, das begreif ein anderer. Den Pfarrer können wir auslassen, gewiss. Vielleicht müssen wir die Hebamme holen, wenn ich dich so anschaue. Sophia kann ihre Schande nicht mehr verbergen. Ein guter Mann bringt seine Braut nicht in die äußerste Not. Manau ist ein guter Mann. Jetzt will ich erfahren, klipp und klar, Sophia, ob Manau von deiner Veränderung weiß. Er weiß es nicht. Weiter. Dieser Gunwald, er findet Geschichten. Doch der Beschuldigte ahnt nichts. Aber sie will ihm keine Nachricht senden. Sie stellt sich vor, diesen Knecht. Wie kann eine solche Verwirrung sein? Ich verlange jetzt eine Auskunft, ob Gunwald sich mit dir vergnügt hat. Nein. Sehr gut. Wenn es nicht gelogen ist. Manau ist noch nicht 3 Monate von dir getrennt. Die Hochzeit könnte im Frühjahr sein, wie wir es beim Abschied voneinander vereinbart haben. Verspottest du mich? Du würdest einen Säugling auf den Armen haben. Wenn er mich heiraten will, muss ich ihm beweisen, ich kann einiges für ihn erdulden. Wir alle würden in Schande kommen und dem Bauern würde keinen Dienst erwiesen. Wie kann die Hochzeit auf den Frühling sein, wenn das Kind zu Neujahr eintrifft? Manau wähnt dich nicht schwanger. Du hast ihm etwas verschwiegen. Du wirst deinen Grund gehabt haben. Ich habe nicht auf mich Acht gegeben. Ich fürchte mich vor Manaus Pferd. Und vor Gunwald. Und vor Anna. Du hast nichts zu bereuen. Nichts, was auch geschieht. Hast du Manau betrogen? Nimm dich an die Hand. Geh zu Gunwald und bitte ihn, er soll dich ehrlich machen. Es droht mir eine Gefahr. Ich weiß nicht, woher. Gunwald sieht in mich hinein, er begehrt mich. Er verwirrt mich mit seinem dunklen Wesen. Er hasst mich nicht, wie Anna. Manau muss mir gegen einen Widersacher helfen. Er muss seinen Handel mit Anna ins Reine bringen. Er muss ihr einen Trost geben, einen klaren Inhalt, ein paar heilende Worte. Er muss dem Pferd etwas antun. Das Töten ist zu viel. Sich auf eine besondere Weise von ihm lossagen. Ich verstehe nichts von dem, was du vorbringst. Ich will Manau schreiben. Er soll mir antworten. Ich will ihm einen Boten senden. Ich will es so anstellen, dass er Gunwald trifft. Das ist das Gegenteil deiner ursprünglichen Meinung. Vorhin war es anders. Ich ertrage die Angst nicht länger. Sophia, unternimm nichts Übereiltes. Geh behutsam mit dir zu Rate. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich das Herz herausschneiden lassen, ohne sich zu wehren. Es muss eine große Not in dir sein. Gib mir 10 Taler aus dem Schatz. Gib mir 20. Wozu? Ich werde wohl niemanden finden, der ohne Bezahlung den Weg über die weißtoten Berge macht. Der Brief. Ich habe die Schenkel unserer Stute damit gestriegelt. Sophia kann keinen Verdacht schöpfen. Nur wenn sie halsstarrig ist, benutze ich das. Deinen Worten allein wird sie nicht trauen. Ich verwirre sie. Mit meiner Haut. Du liebst sie? Du hast Manau auch nicht vergessen. Sie muss zerstört werden. Tu, was du willst. Ja, ja. Die Frucht muss weg. Ja, ja. Wenn sie kommt, darf sie nicht wieder aus dem Haus. Ja, ja. Du sagst, du liebst Manau? Er soll mich nehmen. Und wenn ich es nicht bin, soll es niemand sein. Ich möchte Sophia als Weib und keine andere. Vielleicht überlasse ich dir die Wirtschaft. Sophia hat mir 20 Taler Botenlohn gegeben, das brennt mich. Sie will doch eine Antwort, die erhält sie. Dafür hat sie bezahlt. Und ich gebe dir dazu. Hier sind 50 Taler. Ja, ja. Das bedeutet, du bist einig mit mir. Ich gehe jetzt, doch bleib ich in der Nähe. Guten Abend, Sophia. Du bist zurück. Du hast Manau gesprochen. Er hat dir manches erklärt. Du bist jetzt friedlich gegen mich? Viele Fragen zugleich. Ich will versuchen zu erzählen. Bringst du Gutes? Sieh hier. Das sind Taler. Viele Taler. Ich habe sie von Manau. Ihm ist Geld nichts wert. Habe ich verdient, dass er mir eine große Summe schenkt? Ich habe ihn besucht, das ist alles, und er gibt mir 50 Taler. Ja, 50 Taler. Er ist ein Zauberer. Jedenfalls sind Silbermünzen für ihn Kleinigkeit. Er ist kein Zauberer, er ist reich. Und das Geld ist ihm nicht ans Herz gewachsen, wie anderen. Er kann, wenn er will, alle Gegenstände in Glas verwandeln. Oder doch so durchscheinend machen, als ob sie Glas wären. So erkennt er nicht nur die Gestalt von Mensch und Tier. Er sieht gleich auch die Eingeweide und Knochen und hineinverborgen das Gemüt und heimliche Regung. Man kann begreifen, es gibt nicht viel Geschöpf, das ihm Freude macht. So musst du es verstehen, wenn für ihn ein Pferd kein Pferd ist. Wie es die Leute erzählen, so ist es. In die Stute ist ein Mädchen gebannt. Gunwald, du lügst nicht. Das ist doch gegen die Natur und gegen Gott. Es kann doch kein Mensch aus einem Tier hinaussteigen. Und was bleibt nach, wenn die Verwandlung geschehen? Ein tot Ding? Oder bleibt ein Pferd? Wird das Mädchen geboren oder steigt es zum Maul heraus? Wer es nicht gesehen, kann es nicht begreifen. Denke dir eine Fensterscheibe. Das Licht fällt hindurch. Man sieht draußen Bäume, Tiere, Berge und was sich findet. So scheint eine Mädchengestalt aus dem Tier heraus. Es bleibt ein Bild und ein Pferd und bleibt, was es ist. Auf dem Grunde des Fleisches, wie auf dem Boden des Teiches, aber ruht die Menschengestalt. Und wo man das Tier berührt, da ist sie es. Da fasst man Menschenglieder. Für gewöhnliche Sterbliche ohne Gaben ist die Stute ein Tier. Kommt aber jemand mit den Augen Manaus, so sieht er, was Schönes oder Verführerisches im Verborgenen ist. Und verfällt der Versuchung und reißt sich nicht wieder los. Wie kannst du es wissen, wenn du nicht solche Augen hast? Manau hat mir erzählt. Und an die Hand genommen hat er mich. Da sah ich auf Augenblicke, was er immer sieht. Er hat mich oft an die Hand genommen. Da schautest du nur auf ihn, das ist etwas anderes. Das Pferd muss getötet werden, sonst geht mir Manau verloren. Erkläre mir, wie du angekommen, ob er meinen Brief gelesen, was er geantwortet. Ich habe den Brief abgegeben und gewartet. Manau las ihn, faltete ihn danach zusammen, gab mir zu essen. Ole war in der Stube. Der Bauer schickte ihn fort. Und als wir allein waren, sagte Manau, er kann Sophia nicht heiraten. Er darf es nicht. Er muss das Gelöbnis brechen. Wie er es Anna gebrochen, er kann nicht einmal bereuen. Er hat schon den ganzen Sommer vergessen, weil er der gläsernen Welt nicht widerstand. Sophia wird einen guten Mann finden, sagt er. Die Aussteuer soll sie behalten, meinte er. Ich fragte zurück, erzählte von deinem Zustand, von deiner Angst. Um alles klar vor mir zu machen, nahm er mich bei der Hand, wie ich schon sagte, schob mich hinaus, dass ich erführe. Er sieht eine größere Welt, eine zauberhaft durchscheinende. Du lügst. Du lügst. Ja, ja, du kannst es vermuten, doch hat er mir alles aufgeschrieben. Hier. Nur fest an mir. Ich bin ja nichts Schlechteres als der andere Ich. Ich bin nur ärmer. Die Leute sagen, Armut sei keine Schande. Armut ist nur bitter. Wer unter den Reichen würde dich lieben mit einem fremden Kind in dir? Wo wohnen die satten Menschen, die dich nicht beschimpfen? Würdest du mir vor einem Jahr entwischt sein, wäre ich ein Bauer? Ich erschien dir nur unverlässlich, weil außer meinen Händen kein Besitz bei mir. Der andere aber, der Reiche, kam und richtete sich gleich deinen ganzen Leib für sich zu. Er bot dir Sicherheiten und Versprechungen, er gab dir Handgeld. Er nahm dir alle Zweifel mit der Kraft seines Besitzes. Warum denkst du noch immer an Manau? Ich weiß es nicht. Ich kenne ja dein Herz nicht. Aber in seinem konntest du den Betrug entdecken? Wenn du nicht töricht gewesen wärst, nicht hochmütig, würde heute kein Streit zwischen uns sein. Jetzt bist du hineingezogen in den unreinen Kreis des Tierschänders und ich werde mit dir ringen müssen, um dich zu retten. Ich lasse jetzt nicht mehr von dir. Ich will dich heiraten. Zuvor aber muss Manau ausgetrieben sein. Aus deinen Gedanken muss er sein, aus deinen Wünschen. Deine Verstocktheit muss gebrochen werden. Du bist ein wertloses Stück. Aber ich liebe dich. Das kann deine Zukunft sein, wenn deine Vergangenheit ausgerottet ist. Du bist ein behaarter Mensch und so sprichst du. Wie mit Moos bewachsen. Wie eine braune Erde spricht, die einen verschütten will. Gewiss geht mein Zorn hoch. Meine Augen sind wund geworden von Bildern der Eifersucht und des Verlangens. Jetzt aber umklammere ich dich. Ich heirate dich. Gunwald, das Kind in mir. Das Kind wird da sein. Du musst es dulden. Es wird nicht leben, sobald es die Luft schmeckt. Du wirst die Zähne zusammenbeißen müssen, nichts weiter. Eine Wahl ist dir nicht mehr gelassen. Ich bin der Einzige und Letzte, der zu dir hält. Ich will auch einmal voll werden vor Lust. Sag, dass du kein Betrüger bist. Dann tu mit mir, was du willst. Ja, ja. Jetzt ist der Augenblick da. Jetzt geht Manau in Trümmer. Jetzt bist du Fleisch, das mir gehört. Jetzt sind alle Reden aus. Erste Ehe ist zerstampft. Der Knecht hat seine Sache gut gemacht. Auch das Kind wird verschwinden. Ich werde den Tag der Niederkunft nicht versäumen. Danach soll ein Gerücht sein in den Bergen und an der Bucht. Manau soll meinen Namen hören. In seinem Kummer soll er sich nach mir sehnen. Er soll mich auf seinen Hof bringen. Was Aber now! Um diese Jahreszeit erwartet man mich nicht. Willst du dich umschauen? Heiraten will ich. Darf man fragen, wen du auf deinen Hof bringen willst? Es erwartet wohl niemand, dass ich mein Verlöbnis breche. Wenn du Sophia heiraten willst, so wirst du noch geraume Zeit warten müssen. Warum muss ich warten? Vielleicht hat es sich hier am Strand ein wenig anders begeben, als du vorberechnet hast. Ich komme zu spät? Ein kleines Geschöpf hat sich eingestellt? Dann muss ich das Kind auf meinen Armen mit zur Einsegnung tragen. Es ist etwas Schlimmes geschehen. Was ist mit Sophia? Sie ist im Gefängnis. Bist du bei Verstand? Wegen Kindsmordes. Nein. Ja. In den ersten Tagen des Januar gebar sie ein Kind. Zähl an den Fingern ab, Manau, und du wirst etwas vermuten. Bei wem gebar sie? Seltsam genug, bei Anna. Gunwald half. Gunwald? Was hat der Knecht mit ihr zu schaffen? Schon Wochen vorher war sie verschwunden. Sie ist in eine Falle gelockt worden. Du bist betrogen worden. Du warst nicht der erste Mann, den sie empfing. Das Kind soll bei der Geburt gelebt haben, aber man fand es tot. Sophia wurde unter Bewachung zum Amtmann geschafft. Der Knecht kam in Haft, doch man ließ ihn wieder frei. Anna Fröning musste ein Zeugnis ablegen. Der Arzt stellte fest, dass dem Neugeborenen der Hals gebrochen war. Das Gericht fand, Sophia war schuldig. Sie gab zu, mit zwei Männern Verkehr zu haben. Gunwald hätte sie heiraten wollen. Kein Wort vom Verlöbnis mit dir. Muss ich schreien und dann ist es vorbei? Ihr sprecht von einem Menschen, den ich nicht kenne. Und der dich nicht kennen will. Was du verloren hast, wirst du anderswo finden. Du bist wieder frei. Besinne dich auf ein Mädchen, das zu dir passt. Eine Bäuerin gehört auf deinen Hof, die Fäuste hat für Wirtschaft und Vieh und bares Geld, Land und Linnen. Vergiss Anna nicht. Du hast dir vieles abzubitten. Überall erfuhr Manao von der Schuld Sophias. Er wurde müde und willenlos. Er folgte dem Rat seiner Freunde und heiratete Anna. Es wurde ein großes Fest, aber keine Freude für Manao. Auf den Steinehof zog eine Bäuerin. Und das Leben zu dreien, Bauer, Hausfrau, Knecht, dazu die Tiere, begann. Es ging, wie es gehen wollte, ohne Glück und tiefe Zufriedenheit. Das leidenschaftliche Weib, mochte es ihn auch lieben, bestimmte den Gang der Tage. Es war, als ob sie an jedermann eine dauernde, heimliche Rache für einen Unfrieden in sich kühlte. Aber die Zeiten brachten auch Erregungen besonderer Art. Die Vergangenheit war nicht tot. Wo ist der Bauer? Außerhalb. In der Mühle. Im Stall. Was macht er da? Du weißt es. Er wohnt dort sozusagen. Er putzt das Pferd oder rührt einen Brei aus Schrot. Die Stute muss weg. Eile mit Weile. Sie wird eines Tages sterben. Er liebt sie mehr als mich. Dieser Haushalt ist über die Quere eingerichtet. Ihr haltet keinen Schritt miteinander. Manao denkt zu viel. Er ist magerer geworden. Und du möchtest ihn verschlingen, um ruhig zu werden. Schweig. Du solltest vorübergehend den Mann wechseln. Das würde euch beiden wohltun. Habe ich dir die gottlosen Reden nicht verboten? Das Pferd muss weg. Du meinst doch nicht die Stute, Robmann, aus Kraft? Was taugt das schönste Pferd, wenn es Hafer frisst für zwei? Weshalb muss der Bauer wie ein Nichtsnutz in den Bergen umherreiten? Manau ist kein Faulpelz. Das Wort passt auf dich. Mir schadet es nicht, wenn ich dein Feind werde. Ich werde hier Ordnung schaffen, ich kenne meine Pflicht. Bald kommt dein Kind auf den Hof. Es soll eine Mutter haben, der es etwas zu danken hat. Wir werden uns auf eine strenge Herrschaft gefasst machen. Guten Tag. Gunwald, du? Ole, sofort hinaus. Hilf Manau, die Tiere versorgen. Seit wann ist der Knecht Gunwald ein Herr geworden? Mach, dass du fortkommst. Hier scheint keine gesunde Ordnung zu sein. Manau hat den Burschen verdorben. Er ist wie ein Sohn im Hause gewesen. Weshalb bist du gekommen? Ich will deinen Hof um die Hälfte der Pacht. Unmöglich. Ich bin, als wir den Vertrag schlossen, sehr uneigennützig gewesen. Steuern und Zinsen verschlingen den größeren Teil der Summe. Sophia ist wieder am Strand. Im Gefängnis soll sie einem Engel geglichen haben. Du hast sie gesehen? Sie hat mich besucht. Du wirst sie heiraten. Sie hat mir in aller Form das Verlöbnis aufgesagt. Wie das? Sie sei krank. Krank? Blutungen. Sie gab noch einen anderen Grund. Sie sagte, das Kind hat gelebt. Ihre Hände hätten es nicht getötet. Anna hat ihr das Kind genommen. Gunwald hat es ihr in den Schoß gelegt, aber es sei kein Atem mehr in ihm gewesen. Also müssten Anna oder Gunwald oder beide gemeinsam es getötet haben. Mit dieser Gewissheit wolle sie sterben. Sie ist toll. Aber es ist Musik in ihrer Behauptung. Dass ich dem Säugling den Hals nicht umgedreht habe, weiß ich. Du wirst den Rest des Wissens für dich behalten, daran zweifle ich nicht. Sophia wurde auf deine Aussage hin verurteilt, nachdem ich beschworen, nichts von dem Mord zu wissen. Und dieser Schwur ist echt. Denn ich fühlte mich flau, als ein stinkender Hund, nachdem ich die Geburt des kleinen Menschen mit angesehen und versprach mir selbst, ihn zu lieben. Das ist neu. Und ohne Beispiel. Zuvor erschien mir Sophia als ein noch nicht erkalteter Leichnam. Hatte keine Augen. Mein finsterer Durst besaß mich. Du gestehst viel. Mehr, als dir bekömmlich ist. Und du wirst gestehen, dass du das Kind beim Baden getötet hast. Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ihr habt die Entartung so weit getrieben, wie die Fantasie reicht. Seid übereingekommen, einen Plan gegen mich zu schmieden. Feine Leute. Hast du nicht erfunden, dass Manau es mit seinem Pferde hielt? Hast du damit nicht Sophia zugrunde gerichtet und in dein Netz gelockt? Es ist nicht aller Tage Abend. Du hast dein Ziel erreicht. Ich bin der Betrogene. Sophia ist verwüstet. Manau kann nicht fröhlich sein. Dein Gehirn wird mir nicht aufbrechen können. Du hast gehört, wie die Sache steht. Ich will nur noch die Hälfte der Pacht bezahlen. Die andere Hälfte soll Sophia zum Lebensunterhalt bekommen. Ich will die Summe ihren Eltern geben, damit sie für die Tochter sorgen. Ein Wüstling als Wohltäter. Hier ist ein Vertrag. Dorthin schreibt deinen Namen. Wie soll ich mich gegen deine Schamlosigkeit wehren? Unrecht gut gedeiht nicht. Verbrecher beginnen Weisheit zu predigen. Ich liebe Manau. Ich habe ihn. Ich halte ihn. Auf dem Hof wird Segen und Ordnung sein und deine Kinderschar. Es wird anders sein, als es sich in deinem blutsüchtigen Gehirn malt. Schreib deinen Namen. Ich überlege es mir. Dafür ist keine Zeit. Wenn der Bauer mich sieht, erfährt er das eine oder andere. Du Trost. Das ist Erpressung. Schreib. Du beraubst mich. Ich werde arm. Es gibt ärmere Menschen als dich. Hier. Ich will dich nicht mehr sehen. Verlass das Haus. Ein Stück Brot und eine Tasse Kaffee hättest du mir anbieten können. Eine längst vergangene Minute muss weggewischt werden. Mir ist fast übel. Was wollte der neugebackene Pächter? Was geht's dich an? Feuchte Tinte ist in der Feder. So wird sie jemand eingetunkt haben. Und jemand wird etwas geschrieben haben. Du bist ein listiger Bursche. Ihr seid nicht besonders vorsichtig gewesen. Hast du gelauscht? Mit mir im Streit zu sein, wird dir keinen Wohlstand bringen. Ich dachte im Gegenteil. Es würde dir bekömmlich sein, mich als Freund zu haben. Soll das so weitergehen zwischen uns? Es gibt einen Handel in deinem Leben, den du vor Manau verbergen musst. Und Gunwald weiß darum. Nichts dergleichen. Jedenfalls hast du ihm den Hof für weniger als nichts verpachtet. So? Manau weiß von dem Geschäft nichts. Es ist mein Erbgut. Von wessen Geld willst du zukünftig die Zinsen und Steuern bezahlen, die den Pachtzins übersteigen? Das wird wohl aus Manaus Kassen genommen werden. Und darum muss das Pferd weg. Und unsere Kost soll schmaler werden? Bist du hier im Dienst oder bin ich die Magd? Willst du Manau mit Misstrauen gegen mich aufbringen? Was zwischen uns ist, kann zwischen uns bleiben. Aber du sollst verstehen, ich bin ein Mann und nicht ein Schmutzfink, den man in Stall und Kammer unbemerkt lässt. Wir werden Krallen wachsen müssen. Ist dir? Meine Schenkel sind kühl geworden. Ich habe einen Vorteil eingehandelt. Das war hier das Notwendige. Das ist der Anfang für dich. Die Gewöhnung ist das Spätere. Wenn du das Stummsein nicht lernst, werden wir keine Regeln in unsere Angelegenheit bringen. Das klingt nicht freundlich. Du bist mir ganz und gar unwichtig. Du bist nur da. Das ist unverfälschter Bescheid. Du wirst dich schon einrichten. Ich bin gedemütigt. Ein Kind ist da. Ein fehlerloses Geschöpf. Aber Manau hat uns vergessen. Er hat uns unter Vergleich mit Stute und Füllen gestellt. Das Pferd, in das er vernarrt ist, soll er sterben sehen. Meine Arbeit macht niemand besser. Das Gift, das ich dir gab, ist tödlich. Ich tat es in die Gosse. Du bist unverlässlich. Der Auftrag ist gut ausgeführt worden. Ich habe die Stute erschossen. Das wird Manau doch entdecken. Unsichtbar erschossen. Mit einer kleinen Bleikugel. Man sieht keine Verwundung. Ich habe einen Ort unter dem Schwanz gewählt. Versteckter Bauchschuss. Der dreiste Einfall eines Tierquälers. Jeder Tod, der langsam wächst, hat seine Schrecken. Nirgendwo kam Blut? Sie stöhnte leise, aber man sah ihr kein Unheil an. Du wartest hier, folgst mir erst später. Eile ist nicht vonnöten. Die Krankheit wird dem Tier nur langsam bis ans Herz steigen. Manau darf nicht allein mit diesem Sterben sein. Das Pferd ist tot. Hast du etwas zu beichten? Wieso? Heute früh war die Stute gesund. Gegen Abend lag sie umgesunken im Stall. Du hast sie besorgt. Was weißt du von ihrer Krankheit? Nichts. Ich kann keine Gedanken lesen. Doch mein Argwohn ist nicht grundlos. Wir haben Korn heraufgetragen. So wart ihr ohne Anleitung fleißig und ohne Einsicht vorsorglich. Du lebst weit ab von uns, so scheint es. Täglich verrichten Ole und ich gemeinsame Arbeiten, doch du bemerkst es nicht. Hinterhältige Verbrechen willst du aufdecken, die Natur ist gegen dich. Es würde jemals eine Kuh gestorben sein. Diesmal ist es das Pferd, Fleisch ist nicht so beständig. Ich werde belehrt. Die Bäuerin weint nicht. Sie bejammert nicht das verlorene Geld und die Schwierigkeiten, die auf dem Hof entstehen. Klagen sind verlorene Mühen. Geh nur, ich entlocke dir die Wahrheit nicht. Du willst, ich soll keine Rechte haben, keine Eigenart. Du bist nicht weise. Die Stunde scheint mir geeignet, dass ich anfange, mich zu wehren. Darauf kann ich nichts antworten. Außer ich habe deinen Schimpf nicht verdient. Ole, du bleibst hier. Man wird ein neues Pferd kaufen müssen. Das sagt man dem Bauern als teuren Rat? Doch er kommt aus deinem Mund ungelegen. Es ist ein Netz von Reden über das Pferd geworfen worden. Trübe Vermutungen. Sollte vielleicht das verzauberte Weib in dem Tier entdeckt werden? Du wirst mir nicht antworten. Vielleicht bist du selbst geprellt. Ein unwichtiger Hilfsmann der Bäuerin. Sie will mein Herz zerfetzen, mich mit Ekel füllen. Das Unglück soll überwiegen, damit ich verfluche, um verflucht zu werden. Das klingt ungerecht. Ich werde euch nicht einmal den Leichnam des Tieres anvertrauen. Es wird ein Begräbnis sein. Du wirst eine tiefe Grube ausheben. Ich werde dir Plagen erfinden. Die Lust am Morden wird dir vergehen. Jetzt meine Geschichte. Ich kenne die deine. Trink ein Glas Wein, Manau. Trink du auch. Wir sind kleinmütig und ohne Erfahrung gewesen. Allmählich erst erkenne ich die eigene Verfehlung. Ich wärmte mich einen Winter lang an guten Öfen und düngte unsere Zukunft mit Vorfreude. In mir war es manchmal leer und hallend. Was man mir ins Ohr flüsterte, hatte weiten Platz. Gunwald belog mich plump. Sein Werben war nicht gefährlich, solange ich nicht eigene Schuld hinzutat. Aber ich war schwach genug, über ein Unglück zu weinen, das mich noch nicht betroffen hatte. Er beschuldigte mich. Und hatte alle Tierfeinde auf seiner Seite. Er erreichte sein Ziel. Für mich gibt es keine Entschuldigung, dass ich Anna heiratete. Sie hat versucht, mich zu beglücken. Es ist verlorene Mühe gewesen. Immerhin, sie hat mir einen gesunden Burschen geboren. Er ist mir nicht gleichgültig. Du sprachst davon, dass ihr zwei Kinder habt. Auch der zweite ist mir nicht gleichgültig. Vielleicht bin ich nicht sein Vater. Ole wohnt auf dem Hof. Der Zerfall ist offenbar. Anna ist grausam gestraft wie wir. Ich vermute, sie, nicht Gunwald, hat mir den unheilbaren Schaden angetan. Aber kein Rachegefühl macht mich warm. Das Gefäß zerbrach, in dem eine Bestimmung eingeschlossen war. Es muss sehr leicht gewesen sein, mich zu verurteilen. Ich habe meine Unschuld nicht beteuert. Ich habe niemanden verdächtigt. Ich wollte dich nicht wiedersehen. Wo war die Erde unter Annas Füßen? Ihr Begehren war stark. Und Gunwald hätte mich vielleicht geschlachtet, wie mir geträumt hat, wenn sein Plan gescheitert wäre. Liebe und Hass hatten sich gegen uns verbündet. Vielleicht haben sie in ihrer Besessenheit an deine unnatürliche Leidenschaft geglaubt. In der Gefangenschaft bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Verworfene keine lichte Gestalt annehmen kann. Nur eine Wohltäterin könnte in ein edles Pferd verzaubert worden sein. Warum hängst du den abergläubigen Reden nach? Ich liebe Tiere. Und Pferde vor allem. Mir ist nichts fremd an ihnen. Außer das Geheimnis, dass sie von einer unsichtbaren Kraft erschaffen wurden, wie wir. Es muss wohl unter Menschen welche geben, die Freunde der Tiere sind. Weil die meisten sich zu ihren Mördern und Peinigern gemacht haben. Ich aber habe deine Stute mit Eifersucht verwünscht. Ich bin bestraft worden. Du solltest dich üben, nicht rückwärts zu schauen. Kein Freund war da, der für mich einstand. Ich bin dir nicht ebenbürtig, das sollte uns bewiesen werden. Es wird ein Ausweg für uns offen sein. Ob die Beschwerden von meinem beschädigten Körper weichen werden, hängt nicht von uns ab. Von mir hängt es ab, ob etwas geschieht. Ich verlasse dich nicht mehr. Ich bin verändert, wenn ich auch als die gleiche erscheine. Ich will nicht auf den Steinehof, wo eine Vorgängerin ein Beispiel guten Wirtschaftens gegeben hat. Ich würde nicht gerecht gegen die Kinder sein. Weißt du mich ab, wie du Gunwald abgewiesen hast? Mein verlässlicher Freund sollst du sein. In deine Obhut will ich mich begeben. Aber du darfst dir kein großes Glück erwarten. Ich kann nur etwas Kleines für dich sein. Etwas neben deinem Haus und Getier. Anna hat gesiegt. Ich bin unterlegen. Ich habe keinen Trost an mir selbst. Ich weiß, es ist zwischen uns nicht zu spät. Ich will mir nichts erwarten, was über deine Kraft geht. Das kleinste Hinneigen zu mir wird mich froh machen. Wir werden einander nicht wieder verfehlen. Ich begreife, es würde nicht gut sein, wenn du auf den Hof kämst. Das Bestehende muss nicht umgestürzt werden. Wir können davonziehen. Wenn wir unzertrennlich beieinander sind, wird uns die heiße Angst nicht zu Voreiligkeiten verführen. Ich bin's. Ich wollte mich nur erkundigen, wie du mit der jüngst gekauften Stute zufrieden bist. Sophia. Kenne die Geschichte. Guten Tag. Etwas Falsches wirst du erfahren haben. Ich erfahre immer das Richtige. Wie gefällt dir die Stute? Ich habe sie dir unter Preis verkauft. Ich wüsste nicht, wer die mehr geboten haben könnte. Ich will den Kauf nicht rückgängig machen. Doch denke ich mir, du willst deine Wirtschaft verändern. Vielleicht kann ich dir helfen. Du weißt mehr, als ich selbst weiß. Du wirst nicht dauernd in einer Gastgeberei wohnen mögen. Du wirst dir ein festes Haus im Gebirge bauen. 3 Stuben darin, eine Feuerstelle, ein Vorratshaus. Was weißt du von mir? Das Richtige. Was willst du von mir? Ich habe etwas Geld, das ich in einem Viehgeschäft besonderer Art anlegen möchte. Lass hören. Eine Herde Rentiere ist mir zu billigem Preis angeboten worden. 400. Wenn der Winter vorüber ist, wird man 600 oder 700 zählen können. Ein aussichtsreiches Geschäft. Du verfügst über weite Bergrechte. Ich kann eine so große Herde nicht kaufen. Habe keine Erfahrung. Kenne keine Leute, die das Hüten verstehen. Man wird Hüter und Jäger auftreiben. Du sollst nicht mehr bezahlen, als du ohne Besorgnis entbehren kannst. Ich will mich an der Viehhaltung beteiligen. Du scheinst mir der geeignete Mann. Ich bin nicht bei bester Kraft. Ich bin nicht von solchem Gleichmut, wie er bei diesem Geschäft erwünscht ist. Die Geweihe sind ein wandelnder Wald. Vielleicht bin ich zu schwach. Ich selbst will 15.000 Kronen darin setzen. Willst du dir das Angebot noch überlegen? Ja. Bis morgen will ich mich bedenken. Du wirst mich irgendwo antreffen, auf dem Markt oder bei Tisch. Und gehab dich wohl! Deine Meinung, Sophia? Es ist ein Plan für unsere Zukunft. Wenn du nicht überzeugter sprichst, will ich mit dem Handel nichts zu schaffen haben. Ich erkenne den Widerspruch zwischen Züchten und Schlachten. Dieser nützliche Missbrauch des Lebendigen. Ich wollte nicht abraten. Wir haben die Menschen noch nicht gesehen, die mit uns ziehen sollen. Wir haben die Herde noch nicht gesehen. Das Vorwärtsschreiten wird uns vom Zerwürfnis mit uns selbst erlösen. Wir werden ein festes und friedliches Haus bauen. Wir können uns einbilden, den Geschmack einer langen Zukunft zu spüren. Manao nahm das Angebot des Viehhändlers an. Er trennte sich vom Steinehof, richtete in der Bergwildnis das Rehnlager ein. Er hatte Glück in den äußeren Dingen seines Vorhabens. Die Herde gedieh, vermehrte sich, der Wohlstand wuchs. Die Wirklichkeit war ungetrübt. Ein Jahr lang schien es, als ob Sophia ihre Krankheit überwinden würde. Dann sank sie in Kraftlosigkeit zurück. Die beharrliche Sehnsucht Annas nach Vereinigung mit Manao starb nicht. Besessen führte sie, schon fast besiegt, den Kampf mit ihrer Schuld weiter. Manao ist dir sowieso verloren. Vielleicht kündigt er dir die Ehe. Ich zittere vor dem Hieb. Er hat dich ausgestrichen. Er kümmert sich um seinen Sohn nicht, um den ersten nicht, um den zweiten nicht, um den dritten weiß er nicht. Er lässt den Hof dir, damit der Nachwuchs nicht verhungert. Er duldet mich als Bauern. Kann sein, er lacht über uns, wenn er erfährt, wie wir es treiben. Ich bin nicht begehrlich nach dir gewesen. Ich bin in die Irre gegangen. Ich bin zum Hausherrn geworden, zum Ernährer der Familie. Warum sollte ich zum Ehemann nicht taugen? Guten Abend. Gunwald. Woher kommst du? Ich möchte ein Nachtquartier bei euch. Weshalb kannst du nicht auf deinem Hof bleiben? Es ist dort einsam. Ich bin getrennt von den anderen. Ich meide sie und bin gemieden. Du kommst uns zu besuchen. Das ist freundlich von dir. Doch es stört uns. Hier ist eine neue Familie gezimmert worden. Ein kleines Kind in der Wiege. Ich erfuhr, der rechtmäßige Ehemann ist seit ein paar Jahren ausgeflogen. Wie du es vorfindest, so wird es sein. Ich könnte es dir erklären, aber ich will es nicht. Ich bitte dich, Ole, verlass uns auf eine halbe Stunde. Ole ist der Bauer. Manao hat ihm den Hof anvertraut. Was könnte hier gesprochen werden, das ich nicht hören darf? Du willst als Zeuge da sein? Warum sollte ich mich in den Regen stellen? So bleib. Wirst du jetzt etwas Böses anrichten? Erzählen will ich. 7 Frauen im Ort haben während des Sommers Kinder geboren. Das deine ist das 8. Nur Sophia ist unfruchtbar geblieben. Du verstehst dich auf die Tortur. Aber der Verfall verschont sie so wenig wie die anderen. Ist sie wieder krank? Bettlägerig, du kennst die Ursache ihres Leidens. Willst du mich mit einer alten Beschuldigung brennen? Das Lager Manaos war ein Ort des Friedens. Die dampfende Herde der Rentiere eine segnende Flut. Sophia wurde davon erfasst und schien zu genesen. Die beiden Geliebten ritten miteinander über die Hochebene. Es waren gewiss verheißende Träume. Aber um die Zeit, als die Rentiere Kälber warfen, blieb Sophia in den Stuben und weinte. Während sich der Wohlstand mehrte, versank sie in Trauer. Und eines Tages lag sie hustend auf dem Bett. Es ist ihr Schicksal. Hätte sie keine Nebenbuhlerin gehabt, sie wäre nicht krank geworden. Aber sie hat einen gewissenlosen Nebengeliebten gehabt. Einen blutwütigen, von Lügen durchfressenen, einen Verführer mit Fähigkeiten. Sie ist weder schlau noch standhaft gewesen. Sie ist noch nicht gestorben, ihr Kopf ist klar. Und das Grässliche wird in ihr deutlicher. Du scheinst genaue Auskünfte zu haben. Manaus Antlitz ist kalkweiß in Erbitterung gegen dich. Dein kühnes Hassbekenntnis lässt darauf schließen, du bist noch nicht zermürbt. So wird dir die Abrechnung nicht erspart bleiben. Ole? Ich höre. Geh in die Küche, mach Feuer. Bereite das Abendessen. Ich werde eine halbe Stunde lang fortbleiben, damit ein Schluss zwischen euch wird. Was soll ich tun? Du hast dich in eines Dritten Gegenwart weit vorgewagt. Wir sind zusammengepfercht. Wir haben kein Fetzentuch mehr zwischen uns. Als Manau uns verlassen hatte, richtete sich hier die Hölle ein. In seiner Kammer schrie Ole. Ich in der meinen, die Kinder wimmerten. So krochen wir zusammen. Und das Haus beruhigte sich, nachdem du Ole alles gebeichtet? Ein Geständnis hat er nicht gehört. Ich bekenne nichts. In der Tiefe deiner Kehle sitzt noch ein Frohlocken. Als ob du sicher wärst, nach dem Tode Sophias müsste Manau an dich zurückfallen. Es ist meine Hoffnung. Man müsste dich umlegen, wie einen morschen Zaun. Bist du nur hier, um mir dergleichen zu sagen? Ein paar Wochen lang will ich auf dem Steinhof zu Gast bleiben. Nein, du kannst unser Gast nicht sein. Ich werde hier bleiben. Eine kranke Glut muss in mir gelöscht werden. Hier oben wächst der Tod einer Geliebten. Ich will nichts versäumen. Willst du das Lager Manaus umschleichen? Was willst du nicht versäumen? Ein selbstverständlicher Ablauf muss kommen. Er kann kommen. Schlacken sieht man an dir. Nichts Geläutertes. Kannst du das glauben? Dass Manau seine Geliebte begräbt und zu Weib und Kindern und Kuckucken zurückkehrt? Man wird dir einen tönernen Krug zertrümmern. Du wirst Scherben finden. Aus dem Gerippe eines Pferdes kann dir eine Gegnerin kommen. Das Tote wird nicht tot sein, es wird in etwas Lebendiges eingehen. Was bezwecken deine Wirrenreden? Du bist ja nicht hellsichtig, du hast Wünsche. Weshalb schreist du gellend in die Bahn der blanken Sterne? Was forderst du? Was ein Mann sich wünscht. Brot, Arbeit, Weib, Kinder, dich will ich. Tollheit. Vernunft, dich kenne ich. Niemand außer mir kennt dich. Ole? Ole! Ich zwinge dich, ein Mord ist ein Mord. Was geschieht hier? Nichts. Ich bin verflucht. Es sind zwei fremde Männer in meiner Stube. Sie wollen nicht hinausgehen. Wir wollen uns mit einem guten Essen stärken. Kind, es taugt nicht für Sie, Krankenpflegerin zu spielen. Es wird mir nicht schaden, wenn ich Ihnen nütze. Sie sollten sich zwischen den Klippen ins braune Moos legen. Es gibt nicht viele Herbsttage, die so nach Feuer riechen wie dieser. Ich bin aufdringlich gewesen. Sie sind uns willkommen gewesen. Und ich bin hier geblieben, weil ich fühlte, ich war niemand lästig. Ich habe ohne Verdienst einen glücklichen Ort gefunden. Nur Ihre Krankheit betrübt mich. Aber ich will nicht, dass Sie zusehen, wie ich sterbe. Sie sind jung und gut gewachsen. Sie haben ein schönes Gesicht. Das gehört dem Leben. Ich fühle mich als Ihre Freundin. Sie kennen mich nicht. Die Hütteburschen haben mir erzählt und der Viehhändler. Und ein Mensch vom Tal streift hier umher, hält mich fest, fragt dies und jenes. Berichtet mir, so weiß ich ziemlich viel. Ich habe sie lieben gelernt. Ach, wer wird eine todkranke Frau lieben? Sie werden es wieder vergessen. Doch was für ein Mensch ist es, der sie befragt? Er will zu ihnen herein, gerade jetzt. Er passt es ab, wenn Manau fortgeritten ist. Ich will den Mann sprechen. Holen Sie ihn. Ich dachte mir schon, dass es das Richtige ist. Es wird Gunwald sein. Er will etwas beichten. Sophia. Setz dich zu mir ins Bett. Ich bin da, dir ein paar Worte zu sagen, sie werden dir keine Hilfe bringen, aber Gewissheiten sind handlicher als Zweifel. Es ist die letzte Gelegenheit. Jede nächste Nacht kann mir das Ende bringen. Die Nächte sind schrecklich. Ja, sie sind schrecklich. Am meisten zittere ich davor, Manau verstört durch die Tür kommen zu sehen. Er wird hinstürzen und weinen. Ich habe ihn unglücklich gemacht. Mach deine Sache schnell. Drück dich an Schuld. Was ich dir angetan habe, weißt du. Ich habe es Leib an Leib mit dir ganz ohne Täuschung vollbracht. Das Schlimmere, den Mord, habe ich nicht begangen. Ich habe deinem Kind keinen Schaden gewünscht. Es wird wohl keine Lüge sein. Es sind Worte. Und dein Eid macht sie nicht besser, wenn du mir misstraust. Ich glaube dir. Es macht mir das Herz schwer, nun ist Anna schuldig. Eine neue Plage hängt sich mir an. Welche Plage? Dir hätte ich verziehen. Anna kann ich nicht verzeihen. Vielleicht verzeihen, doch Glück kann ich ihr nicht wünschen. Wenn ich vergangen bin, wird Manau noch da sein. Er wird auf seinen Hof zurückgehen. Dass ich es nicht vergesse, er soll mich neben der Totenstute begraben. Er denkt manchmal an sie. So wird er auch an mich denken. Sophia, nicht solche Gedanken. Wird an Anna zurückfallen. Er ist ein reicher Mann geworden, das muss ihn über die dürftigen Jahre hinweg trösten. Er sinkt ins Ehebett zurück, in die Arme einer Mörderin. Wenn er kein Tor ist, wird er kühl bleiben. Er wird nicht. Ich werde es verhindern. Wie? Mich zwischen die beiden stellen. Du wirst es nicht können, nicht wollen. Ich will es und kann es. Anna ist schon gestrauchelt. Manau wird mich nicht erschlagen wollen. Geh jetzt. Versuch es. Jitte, kommen Sie näher. Soeben ist jemand hinaus, den ich nicht wiedersehen werde. Meine Geschichte kennen Sie? Dass ich ein Kind gebären durfte? Ja. Ja. Und dass es starb. Es wurde gewaltsam getötet. Ja. Ja. Und dass es hieß, ich sei die Mörderin. Und dass man mich dafür bestrafte. Ja. Ja. Wie können Sie mich dann lieben? Weil es nicht die Wahrheit ist. Das sagt man. Es gibt eine Vernunft und Gewissheiten, die man nicht den Reden der Menschen zu entnehmen braucht. Sie sind klug. So kann ich es kurz machen. Gunwald hat mich besucht, um zu versichern, er hat nichts mit dem Mord zu schaffen gehabt. Anna trägt die Schuld allein. Um Manao zu gewinnen. Sie errang ihn. Und verlor ihn. Und wird ihn wieder gewinnen. Er wird dir zufallen, wenn ich gestorben bin. Das wird nicht geschehen. Gunwald will sich zwischen die beiden drängen. Es kann misslingen. Er unterschätzt die Besessenheit Annas. Vor Verlangen wird sie blind in Manaos Nähe. Es ist eine große Leidenschaft. Ich habe keine Waffe gegen diese Frau. Ich bin nicht stark genug, ihr, was mir genommen wird, zu gönnen. Helfen Sie mir, Jitte. Was ich vermag. Wenn man mich auf den Hof trägt, um mich bei der Stute zu begraben, weichen Sie nicht von Manaos Seite. Geben Sie ihm Worte. Drängen Sie ihn ab. Das kann ich. Das will ich. Umgarnen Sie Manao. Versuchen Sie ihn. Es ist so leicht für Sie. Und wenn ich selbst versucht werde, seit langem versucht bin, Sie würden mich nicht verdammen. Was sprechen wir? Sind Sie das Pferdemädchen, das ihm verfallen ist? Bin ich eine Kupplerin auf dem Totenbett? Ich will Manao vor den grässlichen Gedanken der Einsamkeit beschirmen. Ein süßer Trost. Mein Pferd, Jede, das Sie schon geritten haben, soll Ihnen gehören. Und Manao soll belohnt werden, nicht gestraft. Ich kann gar nichts antworten. Im Lager Manaos hat man einen schweren Sarg gezimmert. Sophia ist tot? Da Sonne und Mond seit Tagen nicht scheinen, könnte man es glauben. Ich muss Verbindung mit Manao haben. Er wird wissen, was er zu tun hat. Auch ich habe eine Aufgabe. Wann wirst du deine Hoffnungen ausreißen? Niemals. Du musst von ihm ablassen. Meinst du, begehrliche Männer, die mir mit List und Gewalt nachstellen können, meinen Willen brechen? Du bist abermals schwanger. Sophia aber stirbt oder ist tot. Ein viertes Kind im Anmarsch? Weshalb erregst du dich? Glaubst du dich im Besitz gewisser Rechte? Hier wird noch einiges geschehen. Wollt ihr mit Messern aneinander? Bleichebohrende Maden seid ihr. Wir sind deiner noch mächtig. Wo sind die Leuchter? Hol einige Flaschen, Ole. Geh mir an die Hand. Jetzt kommen sie schon. Ja, sie gehen ums Haus. Wer denn? Was denn? Das ist ein Unglück, so viele Menschen. Ich bekenne nichts. Guten Tag. Manao. Guten Tag, Anna. Legen Sie den Teppich über den Sarg. Wer ist das? Jitte. Jitte? Ja, eine mutige Gehilfin in diesen grauen Tagen. Wer sich wärmen will, nehme und trinke. Tischen Sie auf, Brot, Fleisch, heißen Kaffee. Warum stehen Sie und starren? Die Tote ist ja nicht Ihre Freundin. Wer hat Sie bevollmächtigt, mir zu befehlen? Bin ich gefragt worden, ob ich die Fremde in meiner Stube dulden will? Bin ich sogleich als Mutter und Bäuerin abgesetzt, eine Magd, die man anschreit? Darf ich mich nicht sammeln, um mit Manao ins Reine zu kommen? Dazu wird weder Zeit noch Gelegenheit sein. Man wird mich wohl nicht fesseln können, dass ich ihn nicht erreiche. Soll die Heuchelei kein Ende haben? Die Träger sind hungrig. Bringt auch Speisen herein. Ole, deck den Tisch. Sie werden selbst in die Küche gehen, um die Mahlzeit zu bereiten? Unvernünftiges Mädchen. Ich höre Kinder schreien. Ja, ja. Sie hören meine Schande aus jedem Winkel. Sie wissen so viel Böses von mir wie meine Verleumder. Die beiden jüngsten Kinder schreien. Sie werden nicht sogleich ersticken. Ein Säugling? Weshalb fragst du? Wie viele Kinder hast du? 4. Sie kann nicht zählen, 3 sind es. 4, sag ich, 4. Ein Ungeborenes. Wenn niemand geht, tue ich es. Nun ist alles gebeichtet. Ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten. Wir müssen doch einmal beginnen, die Rechnung aufzumachen. Ich bin nicht deshalb gekommen. Ich weiß, ich bin beschuldigt. Es ist eine Lügenfalle. Solange die Tote im Haus ist, will ich keinen Streit. Und sie soll in diesem Haus gewesen sein, weil ich es ihr zugedacht hatte. Drei allerliebste Burschen, Manau. Sie müssen sie anschauen. Kommen Sie. Ist das ein junger Mensch mit einem losen Mund oder ein Widersacher? Nichts Böses. Hohe Schenkel, eine weiße Stirn und die Augen mehr grün. Ein Schatten der frömmsten Weisheit. Ein einfältiges Kind. Ihre frische Reife kitzelt männliche Sinne. Es nützt dir nichts, sie zu begeifern. Anna, es ist der Wunsch Manaus, dass seine verstorbene Freundin auf dem Steinehof begraben wird, als seine Frau, wo er auch einmal seinen Platz finden soll. Tote gehören auf den Kirchhof. Du kannst dir wie die übrigen den Wunsch des Hausherrn anhören, ohne Schaden zu nehmen. Sie ist eine Fremde. Soll hier eine Woche lang eine Leiche stehen, 2 Wochen lang Getöse im Haus sein und auf dem Hof? Du wirst dich im Vorratshaus umsehen und ein Festessen zurichten. Wann soll meine Unterjochung enden? Ole, den Backofen heizen. Das sind makellose Kinder, Anna. Gute Augen haben sie. Das Älteste sei mir ähnlich, sagt Jitte. Ich wusste, du würdest mir vergeben. Ich werde keins vom Hof vertreiben. Das Vierte nicht. Und das Fünfte nicht. Was meinst du damit, das Fünfte? Ja, nun, ich denke, du bist gesund genug für viele Kinder. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Sie dürfen nicht weich werden, Manau. Ich werde nicht in diesem Hause schlafen. Ich begleite Sie ins Lager zurück, wenn Sie es mir erlauben. Jitte, Sie wollen mit mir gehen? Ich werde Sie nicht allein lassen. Heute nicht und die nächsten Tage nicht. An das Spätere denke ich nicht. Ich darf nicht wagen, dies nach meinem Wunsch zu verstehen. Wir werden morgen ein Schaf schlachten müssen oder ein Schwein. Ich werde euch Rentierfleisch als Gegengabe schicken. Dies ist doch dein Hof. Alles Getier ist dein Eigentum. Wem willst du denn etwas zurückzahlen? Etwa mir oder den Kindern? Du erinnerst mich. Ich schulde den kleinen Geschenke. Wo ist denn Ole? Er hackt Holz. Teig kneten soll er. Sie weint beständig. Werden Sie nicht weich, Manau? Es bleibt dabei, dass ich vor Nacht ins Lager zurückgehe. Ins Ehebett lege ich mich nicht. Fällt es Ihnen schwer zu verzichten? Annas Kinder versöhnen mich. Der älteste Bursche, den ich nicht verleugnen kann, wird hier Hausherr werden. Ich selbst bleibe Viehhalter. Mein Leben ist ja nicht zu Ende. Gewiss nicht. Ich bedauere Anna. Vielleicht wage ich mich ins Bodenlose. Ich bewundere die grenzenlose Macht der Fruchtbarkeit. Für mich ist die zwecklose Lust und Verschwendung ein reinerer Gedanke. Die Liebe, mit der wir uns an Klippen und Bäumen hinwerfen, einem Tierfell, dem Vergänglichen der Schönheit und Jugend, ist uns doch auch Milliarden Jahre lang vorgedacht worden. Wie soll ich sonst mein Verhältnis zu Sophia verstehen? Den nüstern Ruch, der an ihr war, der doch auch aus einer Seele kam. Und ihr Schicksal. Eine fremde Schuld ist kein erlösender Gedanke. Umarmen Sie mich, Manau. Jitte, was tun Sie? Sophia wird lächeln. Sie hat mir ein Pferd geschenkt, wie Sie wissen, als Lohn voraus, damit ich nicht schüchtern werde. Ich ahnte ja nicht, dass Sterbende Gefallen an dergleichen Abmachungen mit jungen Menschen haben können. Sie soll nicht allein sein. Sie soll nicht an Anna fallen, die eine Mörderin ist, deren Seele sie niemals geliebt haben. Darum locken sie mich. Wenn aber aus mir eine Flamme aufschlägt, versenkt es sie. Ich habe alles bedacht. Ich will hinausgehen. Sie bleiben hier, essen ein wenig. Bedenken Sie sich. Meine Ehe mit Anna ist erloschen. Der Wunsch der Toten erfüllt sich auch ohne ihre Beihilfe. Wo ist Manau? Fort. Ins Lager geht er nach seinem Hause. Er wird nicht hierbleiben? Diese Nacht nicht? Ich werde mit ihm gehen. In sein Haus? Man darf ihn nicht allein lassen. Man darf ihn nicht allein lassen. Ich werde mit ihm ziehen. Ich bin ihm die Nächste. Ich habe ihm Kinder geboren. Sie haben alle Ansprüche verwirkt. Verwirkt? Bin ich eine Verbrecherin? Von Schuld sollte nicht mehr gesprochen werden. Aber Sie erzwingen ein Urteil ohne Schonung. Ich bekenne nichts. Man weiß es. Aber Manau wendet sich ab. Sie geht mit ihm. Armut, Reichtum, Mensch und Tier von Hans-Henny Jahn. Musik Daniel Dickmeis. Gespielt vom Deutschen Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Bernd Wefelmeier. Musikmischung Michael Tumm. Anna Fröning, Clara Manzel. Manau Winje, Volkram Tschische. Sophia Fuhr, Nora Rim Abdelmaksut. Gunwald, Sebastian Becker. Ole, Jan Dose. Jitte, Jessica Richter. Mutter, Margarita Broch. Vater, Robert Galinowski. Trigve, ein junger Bauer, Matthias Weidenhöfer. Ingwe, der Viehhändler, Michael Klobe. Erzähler, Matthias Randsberger. Schnitt, Jana Brandt. Ton, Alexander Brennecke. Regieassistenz Carina Lüttke. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Ein Werkstattprojekt mit der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009.